Dante Rapper ziehne Nummer. Jer mi gori druba buras, mene boli kurac. Sevo izvoli kuma, no sorgen stress und kummer. In der Innenstadt alles brennt, als steu jeder Nuller. Mitten im Sattel drin, gib ihm Rastafari. Krippelter Bacardi Stani mit meinem Bratte Fari. Immer nachts in Panik, Achi am Jazz um die Stasi. Quasi, trage fast ne Glatze wie ein Nazi. Also locker bleiben, wenn die Doppelstreife kreist. Sie kamen und sie sahen, doch vor Ort gibt's kein Beweis. Also smoken wir uns sei und gehen sorglos mit der Zeit. Ich hab immer noch keinen Plan, Officer, du weißt. Ich kriege Optik von dem Scheiß. Ich red mir selber eine, sei normal, doch dieser Kopf, hier geht zu weit. Denn wenn die Sonne weint, lacht der Mond. Diese Stadt schläft nicht, sie ist lang schon tot. Sag, was ist los? Chavos mit Schuri. Bullen können kommen, doch jeder weiß Bescheid. Dolce Vamo, Puschel Kura. Kriege deine Zunge, nur weil ich sonst in deine Blume stell. Klappmesser Bucky, Chavos mit Schuri. Bullen können kommen, doch jeder weiß Bescheid. Dolce Vamo, Puschel Kura. Wir wollen wissen, was ich mach. Ich komme aus dem Kriegsgebiet der Stadt. Kann dann schieben Krise ohne Weed und sind dich abhauen. Ein Baba mit ner Prise Tabak an und zieh zum Takt. Bring's aufs Blatt, denn es passiert leider zu vieles in der Nacht. Liege wach, bin besorgt, immer wieder von vorne. Kripo klingelt Sturm um 7:30 Uhr morgens. Mama weint, sie sieht Zivis mit Pistolen. 5 Mann, eine Frau und alle scheinen gut gelaunt. Doch sie reden nicht mit ihnen, die Sirene gibt den Beat. Du bist freundlich zu den Bullen und es geht gegen das Prinzip. Wir rollen auf 2-0 durch die Gegend, wie du siehst. Und die G's pumpen Haze auf der Ebert und der Kriegs. Der Leber wird zu viel, doch ich lebe halt mein Leben mit dem Ziel, mal die Menschheit zu bewegen mit Musik, ich lieb's. Bis dahin gibt's ein 6er Fuffis. Haze für Brick City, bring den Klappmesser-Boogie. Chavos mit Schuri. Bullen können kommen, doch jeder weiß Bescheid. Dolce Vamo, Puschel Kura. Kriege deine Zunge, nur weil ich sonst in deine Blume stell. Klappmesser-Boogie.